In der TVRK ist die Begrünung der Römerstraße, die sich im Bau befindet, in vollem Gange. Die Wohnhäuser und die öffentlichen Einrichtungen werden als grüne Bauwerke errichtet. Im Einklang mit den Winterbedingungen werden die Zucht und Pflege von Rasen und Bäumen, die in verschiedenen Räumen einschließlich der Dachterrassen der Gebäude gepflanzt wurden, sowie die Anpflanzung der mehr als 20 Sorten Baumsetzlinge aktiv forciert. Die Anpflanzung von Rasen und Bäumen auf zehntausende Quadratmeter großen Flächen der Wohnhäuser und öffentlichen Gebäude und die Begrünung mehrerer Reviere sind bereits zu Ende gegangen. Der Bau der praktischen Wasserkulturgewächshäuser auf den Dächern der öffentlichen Einrichtungen, einschließlich der Kinderkrippe und des Kindergartens, wird im schnellen Tempo vorangetrieben. Und in der Umgebung der Gebäude werden nach dem Straßenentwurf Dutzende Sorten Bäume wie Kinkerbaum, Urwaldmammutbaum, Gewürznelkenbaum und Aprikosenbaum gepflanzt.